Figaro am Abend. Und nun haben wir noch einmal Science Fiction im Programm. Wir bringen zwei Hörspiele von Stanisław Lem, dem 2006 verstorbenen Altmeister des Genres. Das erste mit dem Titel »Existieren Sie, Mr. Jones« ist eine groteske und etwa 25 Minuten lang. Das zweite, »Königsmatrix«, ist eine Science-Fiction-Geschichte im Märchengewand oder ein Märchen in Science-Fiction-Verkleidung, wie man will, und dauert knapp 30 Minuten. Insgesamt fast eine Stunde intelligenter, spannender Unterhaltung, ein ganz runder Krimi-Termin also, bei dem wir Ihnen viel Vergnügen wünschen. Ja, meine Hörer, ich melde mich heute direkt aus dem Gerichtssaal von Lemsville. Und wenn Sie nicht wissen, wo Lemsville liegt, meine Hörer, ich hatte bislang diesen Namen ebenfalls nie gehört. Die genaueste Auskunft, die ich Ihnen über die Lage des unbedeutenden Städtchens geben kann, es liegt nur einige Autostunden von New York entfernt. Was, werden Sie fragen, meine Hörer, und da fragen Sie mit Recht, was zum Teufel kann in solch einem Städtchen schon verhandelt werden? Darauf kann ich Ihnen nur antworten, ich weiß es nicht. Mir sind wilde Gerüchte zu Ohren gekommen und ich konnte aus den Gerüchten und aus den Namen der Kontrahenten nur folgern, hier muss etwas Ungeheuerliches an den Tag kommen. Warum zum Beispiel flieht man die große Öffentlichkeit und legt einmal so gar keinen Wert auf Publicity? Warum eine Geheimhaltung so fast ohne Löcher? Ich sehe mich um in diesem bei Gott nicht großen Saal und bemerke keinen weiteren Kollegen vom Funk, niemanden von der Presse und gleich gar niemanden von der Television. Bin ich also einer Ente aufgesessen? Wird das ein belangloser Rechtsstreit der Mickrigkeit dieses Örtchens angemessen? Kaum, meine Hörer, kaum. Ein Prozess gegen Harry Jones ist keine Belanglosigkeit. Und ein Kläger wie die Kubernetes Company, der Elektronikriese der Staaten und Produzent aller Sachen vom Transistor bis zur Geheimwaffe, würde gegen einen Harry Jones nicht um einiger Dollar oder lächerlicher Verbalinjurien wegen antreten. Und da tritt er in den Saal. Harry Jones. Sie kennen ihn alle, meine Hörer, Sie kennen ihn alle und zwar unter seinem Siegernamen Big Harry. Jawohl, Big Harry ist es, der soeben als Angeklagter Platz genommen hat. Der König des Gaspedals, der Sieger schwerster Autorennen. Sein Bild war im Sportteil der Zeitungen zu finden, so gut wie auf Anstecknadeln und T-Shirts. Idol einer autobesessenen Jugend. Aber, meine Hörer, ich muss es sagen, er gefällt mir nicht. Er gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist nicht der Teufelskerl, den wir siegen sahen. Seine Bewegungen sind langsam und eckig. Eine Hand hält er ständig am Kopf. Er wirkt fahrig und leblos in einem. Leidet er unter der Anklage? Was wird man ihm vorwerfen? Inzwischen haben sich auch die Kläger eingefunden. Meine Hörer, wenn ich recht sehe, ist Donovan persönlich gekommen, der Präsident der Kubernetes Company. Mit ihm Jenkins, der erste Justiziar der Company. Kein Haar mehr auf dem Kopf und was für ein Fuchs. Oh, ich hab ihn streiten sehen, den alten Sünder, den Prozessschreck Amerikas. Hier geht's nicht um Geld, selbst nicht um sehr viel Geld. Hier kommen prinzipielle Dinge zur Sprache. Sie sollten sehen, meine Hörer, wie sicher Sie auftreten. Wie arrogant, als sei der Prozess schon gewonnen. Aber, meine Hörer, das täuscht. Und das soll täuschen. Warum sonst käme Donovan persönlich? Warum verlegt man den Prozess an diesen Ort und lässt ihn nicht in New York, wo er rechtens hingehörte? Endlich, meine Hörer, erscheinen nun auch Richter und Beisitzer. Doch so verklemmt und verbissen habe ich noch kein Gericht an den Start gehen sehen. Wie unsicher, als fürchteten sie selbst das geringe Publikum hier im Saal. Die wandelnden Kopfschmerzen. Hat ihnen das Studium der Akten bereits vor dem Prozess alle Sicherheit genommen? Warum? Immer wieder warum? Wir, meine Hörer, sind mit dem Mikrofon dabei. Und da hebt der Richter bereits die Glocke. Das Gericht kommt zur Verhandlung in Sachen Kubernetes Company contra Harry Jones. Die Parteien sind anwesend? Jawohl, Euer Ehren. Wen vertreten Sie? Ich bin Justiziar der Firma Kubernetes Company. Wo ist der Beklagte? Hier, Euer Ehren. Wollen Sie bitte Ihre Personalien angeben? Gern, Euer Ehren. Ich heiße Harry Jones und wurde am 6. April 1937 in New York geboren. Gestatten Sie eine Bemerkung grundsätzlicher Art, Euer Ehren. Der Beklagte sagt eine Unwahrheit. Er ist überhaupt nicht geboren. Bitte, hier ist meine Geburtsurkunde. Außerdem sitzt dort mein Bruder. Das ist nicht Ihre Geburtsurkunde. Und die Person dort ist nicht Ihr Bruder. Nicht? Wessen denn? Ihrer vielleicht? Ich bitte um Ruhe. Später, Herr Justiziar. Also, Mr. Jones? Mein Vater, der selige Lexington Jones, besaß eine Automobilwerkstatt und er weckte in mir die Leidenschaft für diesen Beruf. Mit 17 Jahren nahm ich zum ersten Mal an einem Autorennen teil. Seitdem ging ich 87 Mal als Profi an den Start und errang bis heute 16 Siege, 21 zweite Plätze. Danke, diese Einzelheiten gehören nicht zur Sache. Drei Goldpokale. Ich sagte danke. Und einen Silberkranz. Oh, jetzt hat er sich verheddert. Das werden Sie nicht erleben. Ich bitte um Ruhe. Haben Sie einen Rechtsbeistand? Nein, ich vertrete mich selbst. Meine Sache ist rein wie Quellwasser. Ihnen sind die Forderungen bekannt, die die Kybernetics Company gegen Sie erhebt? Sie sind mir bekannt. Ich bin das Opfer niederträchtiger Machenschaften, hinterhältiger Industrie. Ich danke. Herr Justiziar Jenkins, tragen Sie dem Gericht den Inhalt der Klage vor. Jawohl, Euer Ehren. Vor 2 Jahren verunglückte der Beklagte bei einem Autorennen in Chicago und verlor ein Bein. Damals wandte er sich an unsere Firma. Wie Sie wissen, stellt die Kybernetics Company Prothesen für Arm und Beine, künstliche Nieren und Herzen und ähnlichen Organersatz her. Der Beklagte erwarb auf Raten die Prothese eines linken Beins und leistete die erste Zahlung. 4 Monate später wandte er sich erneut an uns und bestellte Prothesen für beide Arme, den Brustkorb und das Genick. Lüge! Das Genick war im Frühjahr nach dem Bergrennen. Unterbrechen Sie nicht. Nach dieser zweiten Transaktion schuldete der Beklagte der Firma $2,967. Weitere 5 Monate darauf wandte sich im Namen des Beklagten sein Bruder an uns. Der Beklagte befand sich zu jener Zeit im Krankenhaus Monte Rosa bei New York. In Erfüllung des neuen Auftrags lieferte die Firma nach Erhalt einer Anzahlung eine Reihe von Prothesen. Das detaillierte Verzeichnis liegt den Akten bei. Unter anderem gehört dazu ein Elektronenhirn der Marke Geniac, das eine Gehirnhalbkugel ersetzt und $26,500 kostet. Hohes Gericht, ich mache darauf aufmerksam, dass der Beklagte das Luxusmodell bestellte. Eine volltransistorisierte Ausführung mit einer Apparatur für Träume in natürlichen Farben, einem Verdrussfilter und einem Sorgendämpfer. Obwohl all das seine finanziellen Möglichkeiten ganz offensichtlich überstieg. Klar, euch wäre es lieber, ich würde jetzt mit eurem Serienprägen herumhinken. Ich bitte um Ruhe. Für die bewusste und böswillige Absicht des Beklagten, der Firma die gelieferten Teile nicht zu bezahlen, spricht auch die Tatsache, dass er keine gewöhnliche Armprothese, sondern eine Spezialprothese bestellte, in die eine auf 18 Steinen laufende Schweizer Uhr der Marke Schaffhausen eingebaut ist. Als die Schulden des Beklagten auf $29,863 gestiegen waren, verlangten wir die Rückgabe sämtlicher Prothesen. Das Gericht des zuständigen Bundesstaats wies unsere Klage mit der Begründung ab, der Entzug der Prothesen würde dem Beklagten eine Fortexistenz unmöglich machen, da zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Gehirnhälfte von dem einstigen Mr. Jones übrig war. Was heißt hier einstiger Mr. Jones? Sie werden wohl von der Firma für Ihre Beschimpfungen bezahlt, Sie Winkeladvokat. Ich bitte um Ruhe. Mr. Jones, Sie erhalten eine Ordnungsstrafe, wenn Sie die Gegenpartei beleidigen. Aber er beleidigt doch mich. In diesem Zustand, das heißt verschuldet und von der Kybernetics Company, die ihm so viel Herz bewiesen hatte und allen seinen Wünschen prompt nachgekommen war, von Kopf bis Fuß aus Prothesen zusammengesetzt, machte der Beklagte unsere Erzeugnisse überall in der Öffentlichkeit schlecht und beanstandete ihre Qualität. Das hinderte ihn jedoch nicht, nach weiteren 3 Monaten abermals bei uns vorzusprechen. Er klagte über eine Reihe von Unpässlichkeiten und Beschwerden, die nach Feststellung unserer Experten daher rührten, dass sich die alte Gehirnhalbkugel in der neuen, völlig aus Prothesen bestehenden Umgebung nicht wohlfühlte. Vom humanitären Empfinden geleitet, gab die Firma den Bitten des Beklagten abermals nach und erklärte sich einverstanden, ihn vollständig zu genialisieren. Das heißt, seine eigene alte Gehirnhälfte gegen ein Zwillingsgerät der Marke Geniac auszutauschen. Zur Deckung der neuen Forderung stellte uns der Beklagte Wechsel über einen Betrag von $26.950 aus, von denen er bisher ganze $232.18 bezahlt hat. Angesichts dieses Großgericht, der Beklagte erschwert mir auf böswillige Weise das Sprechen, indem er mich durch Brummen, Zirpen und Knirschen zu irritieren sucht. Ich bitte das Hohe Gericht, ihn zurechtzuweisen. Mr. Jones. Das bin nicht ich. Es ist mein Geniac. Er macht das immer, wenn ich angestrengt nachdenke. Soll ich etwa für die Kybernetics Company gerade stehen? Hohes Gericht, weisen Sie Präsident Donovan für die Schluderarbeit zurecht. Angesichts dieses Sachverhalts richtet die Firma an das Gericht die Forderung, sie in die vollen Eigentumsrechte an dem von ihr produzierten und hier anwesenden usurpatorischen Prothesenaggregat einzusetzen, das sich widerrechtlich als Harry Jones ausgibt. Unverschämtheit! Und wo ist Jones Ihrer Meinung nach, wenn nicht hier? Hier im Gerichtssaal gibt es keinen Jones. Denn die sterblichen Überreste dieses berühmten Autorennfahrers ruhen verstreut auf den Autobahnen Amerikas. Mit einem vom Gericht zu unseren Gunsten gefällten Urteil wird somit keine physische Person geschädigt, denn die Firma nimmt nur in Besitz, was ihr von der Nylonhaut bis zum kleinsten Schräubchen rechtens zusteht. Ja, freilich. Sie wollen mich auseinandernehmen, in Prothesen zerlegen. Es geht Sie nichts an, was wir mit unserem Eigentum machen. Herr Präsident, ich bitte auch Sie, ruhig zu bleiben. Ich danke Ihnen, Herr Justiziar. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Jones? Euer Ehren, ich möchte nur noch grundsätzlich darauf hinweisen, dass der Beklagte eigentlich gar kein Beklagter ist, sondern lediglich ein materieller Gegenstand, der behauptet, sich selbst zu gehören. In Wirklichkeit aber, da er tot ist... Kommen Sie ein bisschen näher, dann können Sie sich überzeugen, ob ich tot bin. Tja, das ist in der Tat ein sehr, sehr merkwürdiger Fall. Herr Justiziar, die Frage, ob der Beklagte tot ist oder nicht, setze ich aus bis zur Urteilsverkündung. Denn sonst wird uns der normale Gang des Verfahrens erschwert. Mr. Jones, Sie haben das Wort. Hohes Gericht. Bürger der Vereinigten Staaten, die ihr Augenzeugen niederträchtiger Bemühungen eines großen Konzerns seid, die freie, denkende Persönlichkeit zu vernichten... Bitte sprechen Sie nur zum Gericht. Sie sind nicht auf einer Kundgebung. Jawohl, Euer Ehren. Die Sache sieht so aus. Ich habe tatsächlich in der Firma Kybernetics Company ein paar Prothesen gekauft. Ein paar Prothesen, großartig. Hohes Gericht, bitte rufen Sie diesen Herrn zur Ordnung. Also, ich habe diese Prothesen gekauft. Es geht hier nicht so sehr darum, ob sie was taugen. Es geht nicht so sehr darum, dass es mir dauernd, ob ich gehe oder sitze, esse oder schlafe, so im Schädel brummt, dass mein Bruder nachts nicht schlafen konnte und ich deshalb in ein anderes Zimmer ziehen musste. Außerdem habe ich von den hier so angepriesenen Geniacs, die umgebaute Rechenmaschinen aus Heeresbeständen sind, den Tick bekommen, alles zu zählen. Hunde und Katzen und Zäune und Bäume und Bäume und weiß Gott was noch. Darüber also will ich mich hier gar nicht auslassen. Jedenfalls hatte ich die ehrliche Absicht, alle Schulden zu bezahlen. Aber ich komme nur zu Geld, wenn ich Autorennen gewinne. Und ich hatte gerade eine Pechsträhne, ich war niedergeschlagen, hatte den Kopf verloren. Der Beklagte gibt selber zu, dass er den Kopf verloren hat. Ich bitte das Gericht, dies zur Kenntnis zu nehmen. Lassen Sie mich ausreden, so habe ich das nicht gemeint. Ich verlor den Kopf und begann an der Börse zu spielen, hatte aber kein Glück und musste Schulden machen. Bei all dem fühlte ich mich hundeelend. Ich hatte das Reißen im linken Bein, vor den Augen flimmerte es. Ich träumte idiotisches Zeug von Nähmaschinen und Strickmaschinen. Die Psychoanalytiker stellten einen Ödipus-Komplex fest, denn meine Mutter hatte immer auf der Maschine genäht, als ich klein war. In dieser Zeit, als ich hinfällig war und kaum ein Glied rühren konnte, begann die Firma, mich von einem Gericht zum anderen zu schleppen. Die Zeitungen schrieben darüber. Und im Ergebnis bösartiger Verleumdungen verschloss die Gemeinde der Methodisten, der ich angehöre, vor mir die Tür ihres Gotteshauses. Darüber beklagen Sie sich? Glauben Sie etwa an ein Leben im Jenseits? Allerdings. Aber was geht das Sie an? Es geht mich etwas an. Denn Mr. Harry Jones lebt bereits im Jenseits. Und Sie sind ein gewöhnlicher Usurpator. Nehmen Sie sich mit Ihren Worten in Acht. Ich bitte die Parteien, Ruhe zu bewahren. Hohes Gericht, als ich mich in dieser so schwierigen Lage befand, verklagte mich die Firma und als das Gericht ihre schändlichen Ansprüche abgewiesen hatte, kam ein gewisser Ghost zu mir. Ein fauler Kunde, den Präsident Donovan abgeschickt hatte. Das wusste ich aber damals noch nicht. Dieser Ghost stellte sich als Elektromonteur vor und behauptete, für alle meine Beschwerden, für dieses Reißen und Flimmern, gäbe es nur ein Heilmittel, ich müsste mich vollends genialisieren lassen. Bei dem Gesundheitszustand, in dem ich mich befand, war an Autorennen nicht einmal zu denken. Was sollte ich also tun? Ich gab meine Zustimmung, Hohes Gericht, und Ghost führte mich am nächsten Tag in die Montageabteilung der Kubernetes Company. Das heißt, es wurde Ihnen herausgenommen? Aber ja. Und dafür etwas eingebaut? Aber ja. Ich begriff nur nicht, weshalb Sie das so bereitwillig taten. Zu so günstigen Bedingungen und mit einem so langfristigen Kredit. Jetzt allerdings weiß ich es ganz genau. Hohes Gericht, Sie wollten, dass ich meine alte Halbkugel loswerde. Vorher hatte nämlich das Gericht Ihre Ansprüche abgewiesen, weil dieses arme Stück meines alten Kopfes nicht hätte weiterleben können, wenn Sie mir den Rest genommen hätten. Folglich war Ihnen gar nichts zugesprochen worden. Und deshalb wollten Sie meine Naivität und meine durch die Unfälle bewirkte geistige Mattigkeit ausnutzen und schickten mir diesen Ghost, damit ich von mir aus zustimmte, jenes alte Stück zu entfernen und Ihnen in Ihr teuflisches Netz ging. Aber zum Glück steht dieser Irrsinn auf wackligen Beinen. Was sind denn Ihre Überlegungen wert, Hohes Gericht? Sie sagen, Sie hätten Anspruch auf meine Person. Mit welchem Recht denn? Nehmen wir an, beim Krämer kauft jemand auf Kredit Lebensmittel, Mehl, Zucker, Fleisch und so weiter. Und nach einiger Zeit geht der Krämer zum Gericht und verlangt, dass ihm der Schuldner zum Eigentum übergeben wird, weil die Substanzen des Körpers, wie aus der Medizin bekannt ist, beim Stoffwechsel ständig durch die Nahrungsmittel ersetzt werden, so dass jetzt, nach einigen Monaten, der ganze Schuldner mitsamt Kopf und Leber, Armen und Beinen aus dem Fett, dem Eiweiß und den Kohlehydraten besteht, die ihm der Krämer auf Kredit gegeben hat. Welches Gericht auf der Welt würde den Forderungen dieses Krämers stattgeben? Leben wir im Mittelalter, wo Shylock von seinem Schuldner ein Pfund lebendigen Fleisches forderte? Wir haben doch hier eine analoge Situation. Ich bin der Autorennfahrer Harry Jones und keine Maschine. Lüge, eine Maschine sind Sie. So? Wen verklagt denn hier eigentlich die Firma? An wen ist die Vorladung des Gerichts adressiert? An eine Maschine oder an mich? An Mr. Jones? Vielleicht können Sie diese Frage klären, Euer Ehren. Tja, die Vorladung ist an Harry Jones, New York, 44th Avenue gerichtet. Hören Sie, Mr. Donovan? Außerdem, Euer Ehren, gestatten Sie noch eine Frage zum Verfahren. Sehen die Gesetze der Vereinigten Staaten überhaupt vor, dass man gerichtlich gegen eine Maschine vorgehen kann, dass man sie zum Beispiel vor Gericht laden und verklagen kann? Nun, nein, nein, das sehen die Gesetze nicht vor. Dann ist die Sache ganz einfach. Entweder bin ich eine Maschine, dann darf diese Verhandlung überhaupt nicht stattfinden, weil eine Maschine keine Partei in einem Gerichtsverfahren sein kann. Oder ich bin keine Maschine, sondern eine Person. Welche Rechte maßt sich dann irgend so eine Firma mir gegenüber an? Soll ich vielleicht Ihr Sklave sein? Will Mr. Donovan Sklavenhalter werden? So eine Dreistigkeit! Aber immerhin, unsere Geniacs. Was? Von wegen, Ihre Geniacs. Hohes Gericht, eine Tatsache soll zeigen, welcher Methoden sich die Firma bedient. Als ich von der langen Krankheit geschwächt und gerade noch einmal davongekommen das Krankenhaus verließ und zum Strandbad ging, um frische Luft zu schnappen, bemerkte ich, dass mir die Leute in Schwärmen nachliefen. Man hatte mir die Aufschrift Made by Kybernetics Company auf den Rücken gedruckt und ich musste es auf eigene Kosten herausschneiden und Flicken darauf setzen lassen. Und jetzt stellen Sie mir nach. Ja, der Arme ist stets dem Zorn der Reichen ausgeliefert. Das haben schon meine unvergesslichen Eltern immer gesagt. Ihre Eltern, Ihr Vater und Ihre Mutter ist die Kybernetics Company. Bitte um Ruhe. Sind Sie fertig, Mr. Jones? Nein. Ich möchte mit Nachdruck feststellen, dass die Firma für meinen Unterhalt aufkommen muss, denn ich habe nichts zum Leben. Der Vorstand des Automobilclubs hat meinen Start bei den panamerikanischen Rennen vor einem Monat für ungültig erklärt und dazu mitgeteilt, mein Wagen sei von einer automatischen, nichtmenschlichen Anlage gesteuert worden. Wer hat mir das eingebrockt? Sie, die Firma Kybernetics Company, die dem Automobilclub einen Brief voller Verleumdungen und Schmähungen geschrieben hat. Sie nimmt mir das Brot, also soll sie meinen Unterhalt bezahlen und mir Ersatzteile liefern. Ist es meine Schuld, dass ich dauernd durchbrenne, jedes Mal an einer anderen Stelle? Und dann wird man noch von den Angestellten und vor allem von den Eigentümern der Firma bei jeder persönlichen Begegnung beschimpft. Präsident Donovan hat mir vorgeschlagen, die Sache gütlich beizulegen. Ich soll täglich 8 Stunden als Schaufensterpuppe für ihn Reklame stehen. Als ich ihm sagte, das sei eines Rennfahrers unwürdig und er solle sich mit solchen Ideen zum Teufel scheren, antwortete er, ich hätte mich ja schon Stück für Stück zum Teufel geschert, was ihn $56.000 gekostet hätte. Für solche und andere Beleidigungen werde ich die Firma verklagen. Und jetzt bitte ich das Hohe Gericht, meinen Bruder als Zeugen zu vernehmen, da er die Einzelheiten des Falles genau kennt. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch dagegen, dass der Bruder des Beklagten als Zeuge zugelassen wird. Wegen der Verwandtschaft? Ja und nein. Die Sache liegt so, dass der Bruder des Beklagten in der vergangenen Woche mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Aha. Und deshalb kann er nicht vor Gericht erscheinen. Doch, ich kann. Er kann nicht. Natürlich, er kann. Aber die Sache liegt so, dass der Flugzeugabsturz einen für ihn tragischen Verlauf genommen und die Firma auf Bestellung der Ehefrau einen neuen Bruder des Beklagten angefertigt hat. Einen neuen? Was? Einen neuen Bruder und damit einen neuen Ehemann der früheren Witwe. Ach so. Was ist denn dabei? Weshalb soll mein Bruder nicht aussagen? Meine Schwägerin hat ihn doch schließlich bar bezahlt, Ruhe! Das Gericht sieht sich genötigt, neu eingetretene Umstände zu prüfen. Die Verhandlung wird vertagt. Meine Hörer, Sie haben es selbst gehört, das Gericht vertagt sich. Da bleibt die große Ratlosigkeit. Es ist nicht zu fassen. Es ist ungeheuerlich. Es ist schlichtweg unglaublich. Wir waren mit dem Mikrofon dabei, aber ich hatte es bereits zu Anfang gesagt. Ich war offensichtlich der einzige Berichterstatter im Saal. Wird man mir das glauben? Meine Hörer, Sie waren Ohrenzeugen und selbst Sie werden Sie mir glauben. Oder denken Sie etwa auch, das sei alles erfunden und inszeniert? Ich gebe zurück an das Funkhaus. Herzlichen Dank also für den Bericht aus Lemsville. Verehrte Hörerinnen und Hörer, das war Existieren Sie, Mr. Jones. Eine Science-Fiction-Groteske von Stanisław Lem aus dem Polnischen von Hubert Schumann, eingekleidet von Adolf Skerl. Die Personen und ihre Darsteller waren Harry Jones, Wolfgang Sorgel, Justitiar Jenkins, Walter Niklaus, der Richter, Alfred Riesener-Tressin, Präsident Donovan, Hans-Joachim Hegewald, ein Reporter, Dieter Bellmann. Schnitt Steffi Stolle, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Ingeborg Blüthner, Regie Klaus Zippel.